Sehen Sie, in dieser Weise müsste ich handeln, wenn ich auch nur den winzigsten Verdacht gegen Sie hätte. Ich müsste Sie in aller Form verhören, eine Hausdurchsuchung bei Ihnen vornehmen und Sie möglicherweise auch verhaften. Also kann ich doch gar keinen Verdacht gegen Sie hegen, wenn ich anders gehandelt habe. Sie aber haben einfach den gesunden Blick verloren und sehen gar nichts. Ich wiederhole es. Raskolnikow zuckte am ganzen Körper zusammen, so dass Porfiri Petrowitsch es deutlich bemerkte. »Sie lügen die ganze Zeit«, rief er aus. »Ich kenne Ihre Absichten nicht, aber Sie lügen. Vorhin haben Sie etwas ganz anderes gesagt. Ich täusche mich doch nicht. Sie lügen.« »Ich lüge?« griff Porfiri sofort das Wort auf, sich scheinbar ereifernd, behielt jedoch das lustige und spöttische Aussehen bei, als kümmerte es ihn nicht im geringsten, welche Meinung Raskolnikow über ihn habe. »Ich lüge also.« »Und wie habe ich mich vorhin Ihnen gegenüber verhalten? Ich, der Untersuchungsrichter? Ich habe Ihnen selbst alle Mittel zur Verteidigung in den Mund gelegt, habe Ihnen die ganze Psychologie erklärt, habe Ihnen Begriffe wie Krankheit, Fieberwahn, bin gekränkt worden, souffliert, dazu Melancholie und Polizeibeamte und dergleichen mehr, oder nicht? Obwohl, nebenbei gesagt, alle diese psychologischen Mittel der Verteidigung, diese Ausflüchte und Ausreden durchaus nicht stichhaltig sind und immer ihre zwei Seiten haben. Ich war krank, hatte Fieberträume, war im Wahn, erinnere mich nicht. Alle diese Ausreden sind ja richtig. Aber es fragt sich, mein Lieber, warum in der Krankheit und im Fiebertraum immer gerade solche Vorstellungen auftauchen und nicht andere? Es könnten einem doch auch andere Vorstellungen erscheinen. Ist das nicht so? Raskolnikow blickte ihn stolz und voll Verachtung an. Mit einem Wort, sagte er laut und nachdrücklich, indem er aufstand und dabei Porfiri leicht zurückstieß. Mit einem Wort. Ich will wissen. Bin ich in Ihren Augen frei von jedem Verdacht oder nicht? Sagen Sie es, Porfiri Petrowitsch. Sagen Sie es mir eindeutig und endgültig. Und zwar sofort. Ach du lieber Himmel, ist das ein Kreuz mit Ihnen, rief Porfiri mit vollkommen lustiger, schlauer und gar nicht aufgebrachter Miene aus. Ja, wozu wollen Sie es denn wissen? Wozu wollen Sie so vieles wissen, wenn man doch nicht einmal begonnen hat, Sie in irgendeiner Weise zu belästigen? Sie sind wie ein Kind, das unbedingt Feuer haben will, dem man das Feuer in die Hand geben soll. Und warum beunruhigen Sie sich denn in dieser Weise? Warum drängen Sie sich uns so auf? Aus welchem Grund? Wie?